20 Uhr. Guten Abend, Radio Lüdesfürst aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Vorderelsass. Bei Niederwetter kommt es in den Hochlagen zunehmend die Sonne zum Vorschein, während es in den Niederungen zum Teil neblig trüb sein wird. Gleichzeitig wird es kälter werden. In den Alpen bleiben die guten Wintersportbedingungen erhalten. An Rennster führt kein Weg vorbei. Winterschlosser Kauf. Ist nicht möglich. WSV. Hätten Sie es gewusst? Alle reden wieder nur vom WSV. Wir gehen einfach hin. Natürlich, zu Peter Renz in Schramberg. Da gibt's jetzt noch mehr Orientteppich für noch weniger Geld. Und auch die Gardinenpreise hat Peter Renz fantastisch reduziert. Und bei den Lederwaren gibt's jetzt super Angebote. Da hole ich mir doch gleich was Schickes. Ist doch klar. Im WSV, wie jedes Jahr, spart man bei Renz ganz wunderbar. An Rennster führt kein Weg vorbei. Promedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und eine Minute, Radio Lüdesfürst aus Baden-Baden mit einer Verkehrsmeldung. Die B3 Karlsruhe-Rastatt ist zwischen Wohlfahrtsweier und Ettlingen wegen Bauarbeiten bis Dienstag 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt, örtliche Umleitung. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir. Brille aufsetzen. Klar. Flügelklappen runter. Klar. Heckfedern. Achtung! Wir starten. Jetzt geht's los. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist dann wieder im Radio. Oh, Charlie. We'll be right back. 20.05 Uhr und Montagabend Nachtschwärmerzeit. Den Tee wie immer, Milord. Natürlich wie immer, James. Aber dann gnadenlos. Estás ardiente y por eso estoy aquí, para enseñarte a vivir. Yeah. sich vor. Ein Service von Radio Ladies First. Heute mit RHS Reifenhaus Schneider in der Rennstallstraße 27 in 7602 Oberkirch-Nussbach. Herr Schneider, Sie eröffneten heute ein Reifenhaus in Oberkirch-Nussbach. Worin liegt der besondere Schwerpunkt Ihrer Unternehmenstätigkeit? Ja, wir versuchen für jeden Kunde, speziell wenn er besondere Wünsche hat, den besonderen Reifenwunsch zu erfüllen. Falls wir den Reifen nicht da haben, werden wir versuchen, den so schnell wie möglich heranzuschaffen. Ob Motorrad, LKW, Autos, wäre dann speziell gewuchtet und sauber gearbeitet. An welchen Kundenkreis wendet sich Ihr Unternehmen? Wir wenden uns an sämtliche Kraftfahrer, ob PKW, Motorrad und LKW. Wenn ein Kunde spezielle Wünsche hat, wird er natürlich beraten. Wir versuchen, die beste Reife für seinen PKW auszusuchen, womit er sicher und gut fahren kann. Welche Zukunftspläne haben Sie? Ja, in weiterer Zukunft versuche ich halt das Unternehmen aufbauen zu können, damit ich auch Arbeitsplätze schaffen kann. Das war Herr Schneider vom RHS Reifenhaus Schneider, das heute neu eröffnete. Und zwar in der Rennstallstraße 27 in 7602 Oberkirch-Nussbach. An Renz, da führt kein Weg vorbei. Winterschlossverkauf. Ist nicht möglich. Hätten Sie es gewusst? Alle reden wieder nur vom WSV. Wir gehen einfach hin. Natürlich, zu Peter Renz in Schramberg. Da gibt's jetzt noch mehr Orientteppich für noch weniger Geld. Und auch die Gardinenpreise hat Peter Renz fantastisch reduziert. Und bei den Lederwaren gibt's jetzt super Angebote. Da hol ich mir doch gleich was Schickes. Ist doch klar. Im WSV, wie jedes Jahr, spart man bei Renz ganz wunderbar. An Renz, da führt kein Weg vorbei. Radio Ladies First sucht die Nachwuchsmoderatorin 1993. Junge Ladies bewerben sich mit einer kurzen Kassette. Der Siegerin winkt eine eigene Sendung bei Radio Ladies First. Kassette an Radio Ladies First, 7570 Baden-Baden. Uhr 16, Nachtschwimmen ist höchste Zeit für unser Gewinnspiel. Ja, wir machen wieder ein bisschen Denkgymnastik und jetzt kommt wieder ein Mix. 5 in der Wind brauche ich. Das ist wieder der erste. I'm volume, pump up the volume, pump up the volume, dance. Nachtschwimmer, wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. Schnell geholt ist da drin. Du bist dran. Mach schon mal, du bist dran. 07229 30 77 30. Super. Klasse. Ladies and gentlemen, this is the Grand X86. Yes, just like in 83, 84, and 85, the Grand X is here. The Grand X is alive. Showtime. Tja, da bin ich gespannt, was da jetzt rauskommt. Jetzt habe ich meinen ersten Kandidaten. Hallo, hallo, das ist Silvio aus Illingen im Saarland. Ja, hallo. Habe ich es richtig gesagt? Du bist 19? Jawohl. Und kriegst du uns im Saarland? Das ja, sicher. Super stark. Über Kabel. Aha, das wäre die Lage. Hey, Silvio, leg mal los. Ja, ABC. ABC, das war das Letzte, genau. Ja, Visage. Visage, Fade to Grey, ja. M-A-R-A-S oder Mars. Ja. Prince. Prince war auch dabei. Taylor Dane. Genau. Billy Ocean. Hey. Und mehr habe ich nicht mehr. Das reicht schon. Rick Astley war noch dabei. Colonel Abrams, P. Lion. Okay. Saarland hat gewonnen. Super. Bleib dran, Silvio. Jawohl. Danke. Let you know. Media, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und 31 Minuten, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Verkehrsinformation. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Freiburg Nord und Freiburg Mitte, Unfall, 1 Kilometer Stau. Ferner die B3 Karlsruhe Rastatt ist zwischen Wohlfahrtsweier und Ettlingen zwischen wegen Bauarbeiten bis Dienstag 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung. Da sind 6 Leute rein und es ist ganz neu. Und außen ist es kleiner, als man denkt. Gibt's nicht, gibt's nicht! Gibt es doch. Nur von Nissan, der neue Serena. Die kompakte Multilimousine der höheren Art. Überzeugen Sie sich selbst auf der großen Sonderschau Samstag, 6. Februar bei Ihrem Nissan-Partner. Da können die auch den neuen Micra angucken. In Aachen, Nissan Autogalerie Schnurr, Neulandstraße 2a. Prinzenpaar Sonja die Erste und Michael der Erste und der Karnevalverein der Haller in Herxheim bei Landau laden ein. Zur zweiten großen Prunksitzung am 6. Februar in die Festhalle. Radio Ladies First ist live dabei. Mit freundlicher Unterstützung folgender Herxheimer Firmen. Parfümerie Mann. Möbel Gilb, der Möbelriese in der Südpfalz, zweimal in Herxheim. Unix Rent Autovermietung Bickel. Otto Löffel Landauer, Fenster und Türen. Ob Holz, Kunststoff oder Aluminium, wir geben Ihrem Haus Gesicht. Die Raiffeisenbank, Ihr zuverlässiger Partner für alle Geldgeschäfte, Bausparen, Immobilien und Versicherungen. Also, kommt am 6. Februar ab 20 Uhr zur großen Prunksitzung in die Festhalle nach Herxheim bei Landau. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. Right on, baby! Wow! Nachtschwärmer, ich hab's gestern nicht oft genug sagen können. Schönen Dank für den Besuch am Samstag in Horb am Neckar. Ich hatte ja gestern einen Zusammenschnitt gemacht, was wir da übertragen hatten. Und das kam ja voll rüber. Das war die absolute Stimmung. So, kommender Samstag, da ist Charlie 2000 in Appenweier in der Schwarzwaldhalle. Und da mal Karaoke singen. Jeder kann mitmachen, kostet nichts extra. Macht Riesenspaß. Einlass ab 20 Uhr. Außerdem gibt's an diesem Tag extra Flammkuchen. Und natürlich wieder volle Anlage, voller Power. Da hatte ich gestern gesagt, 13. Februar Speichingen, aber da ist ein kleines Fragezeichen dahinter gekommen. Da ist ein Doppeltermin, das muss ich nur abklären. Aber ganz sicher ist der 20. Fasching Samstag. Rottweil, Stadionhalle. Ballparadox mit Charlie 2000. Deutsche Welle Party. Und live dabei Peter Schilling. Völlig losgelöst, Major Tom. Höchstpersönlich, Peter Schilling ist er da, am Fasching Samstag. On the road again with Charlie 2000.